Die zweite Definition für tropische Wälder wird in diesem Buch von jetzt an Geltung haben, wenn der Begriff verwendet wird. Er bedeutet: jeder Wald, der zwischen dem nördlichen Wendekreis des Steinbocks und dem südlichen Wendekreis des Krebses liegt. Die tropischen Breiten waren zwar oftmals am wärmsten, aber da diese Definition sich nicht auf die klimatischen Bedürfnisse von Wäldern eines bestimmten Typs konzentriert, können wir mit ihrer Hilfe die große Vielfalt der tropischen Wälder erkunden, mit denen wir heute koexistieren. Das Spektrum reicht von den immergrünen Regenwäldern der feuchten Niederungen, die wir durch Dokumentarfilme aus dem Amazonas- und Kongo-Becken so gut kennen, über die jahreszeitlich bedingt auch schon mal staubtrockenen, dornigen, tropischen Wälder Mittelamerikas und Madagaskars, bis zu den schneebedeckten Zweigen der tropischen Bergwälder, die in Neuguinea oder den Anden gen Himmel streben. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen meist die Regenwälder mit ihren unglaublich vielfältigen Lebensgemeinschaften von Insekten, ihren Menschenaffen und Waldelefanten. Aber auch die stärker jahreszeitlich geprägten tropischen Wälder sind die Heimat ebenso seltener, oftmals allerdings weniger aufregender, spezialisierter Pflanzen und Tierarten, darunter Lemuren, Flughunde und die am stärksten gefährdete Schildkrötenspezies der Welt. Entscheidend ist aber noch etwas anderes. Diese Definition erlaubt es uns, die vielgestaltigen Waldökosysteme zu erforschen, die zu verschiedenen Zeiten in den tropischen Breiten zu Hause waren und zur Entstehung der heutigen tropischen Wälder beitrugen. Wir können einen Verlauf zeichnen. Er führt von den äquatornahen Kohlewäldern der Karbonzeit, die uns in Kapitel 1 begegnet sind, bis zu den ersten neotropischen Regenwäldern mit geschlossenem Kronendach, die den Ursprung von Ökosystemen darstellen, deretwegen das Amazonasbecken zu einem der bekanntesten tropischen Waldgebiete unserer Tage wurde. Langfristig betrachtet ist die Evolution der tropischen Wälder und ihre Bedeutung für die Entstehung und Auseinanderentwicklung des Lebens auf der Erde eine Geschichte des Wandels. Die ersten, komplexen tropischen Wälder, die unter warmen, feuchten Bedingungen am Äquator entstanden waren, hatten bereits in der Karbonzeit an der dauerhaften Veränderung der Klimasysteme mitgewirkt und zum Auftauchen einiger der ersten Landtiere beigetragen. Aber damit war das letzte Wort noch bei weitem nicht gesprochen. Um wirklich zu verstehen, welche Auswirkungen die tropischen Wälder auf die verschiedenen aufsehenerregenden Lebensformen hatten, die unseren Planeten in der letzten halben Milliarde Jahren bevölkert haben, und um wirklich festzustellen, in welchem Umfang sie ihre Wurzeln in die Funktion von Atmosphäre, Klima und Nährstoffzyklen hineingesteckt haben, müssen wir jetzt der Frage nachgehen, welchem Wandel sie selbst unterworfen waren. Das Ganze ist eine Geschichte fortlaufender Veränderungen im Weltklima und, besonders bedeutsam, der unerbittlichen Prozesse von Kontinentalverschiebung und Plattentektonik. Sie ist der Schlüssel zur Evolution des gesamten pflanzlichen Lebens und seines fast schon dauerhaften Sitzes am Tisch des atmosphärischen, geologischen und klimatischen Wandels. Beginnen wir also ohne weitere Vorreden unseren Rundgang durch Evolution und Dynamik der tropischen Wälder. Devon und Karbon stellten zwar beide wichtige ökologische Höhepunkte für baumähnliche Lebensformen dar, aber nicht zum letzten Mal bewegten sich die Tropenwälder auch geradewegs auf eine Katastrophe zu.